Kundgabe 4449. Empfangen durch Bertha Dudde am 3.10.1948. Stunde der Berufung. Ankündigung des Endes. Die Stunde eurer Berufung rückt immer näher und wird auch euch überraschen, obwohl ihr davon Kenntnis habt. Scheinbar wohl ist ein Zustand der Ruhe eingetreten, der auch eure Arbeit für mein Reich zurückgestellt erscheinen lässt. Doch der Umschwung wird plötzlich kommen und ein völlig neues Blickfeld wird sich euch eröffnen. Ihr werdet abgedrängt vom Irdischen und das Geistige wird in den Vordergrund treten. Und dann beginnt eure letzte, aber überaus wichtige Mission auf dieser Erde. Dann wird auch jede irdische Sorge zurücktreten, denn von selbst regelt sich alles für euch. Und mein Wirken an euch wird so offensichtlich sein, dass über euch eine Ruhe kommt, die euch jede geistige Arbeit ausführen lässt. Es ist die Zeit gekommen, die ich ankündigte, fort und fort. Es tritt die Erde in die letzte Phase ihrer Entwicklung ein. Und überraschend schnell ist eine Weltlage geschaffen, die alle Menschen mit Spannung erfüllt. Wohl dem, der daran erkennt, wie nahe das Ende ist und wie sich alles erfüllt, was lange zuvor verkündet wurde durch Seher und Propheten. Es geht dem Ende zu. Ihr glaubt es nicht, weil ihr noch mitten in der Welt steht und alles nur rein weltlich, das heißt, irdisch-materiell betrachtet und für das Geistige keinen Sinn habt. Auch die kommenden Ereignisse werdet ihr nur rein weltlich ansehen und wieder nur für das leibliche Wohlsorge tragen. Doch eindringlich warne ich euch davor und ermahne euch, nur für eure Seele noch zu sorgen, denn ihr steht kurz vor dem Ende. Immer wieder muss ich euch diese Versicherung geben, weil euer Glaube schwach ist, so ihr überhaupt noch glaubet an mich und mein Wort. Doch so ihr meinem Wort von oben nicht Glauben schenket und doch gläubig zu sein euch dünkt, so vergleichet das geschriebene Wort aus dem Buch der Väter. Und ihr werdet dort nichts anderes finden, als was ich euch sage, aus der Höhe. So ihr aber jenes nicht verwerfen wollet, dann könnet ihr auch ein letztes Gericht mit allen vorhergehenden Anzeichen nicht ableugnen. Wer aber von euch will wissen, wann das Ende da ist? Und wer von euch will es für gänzlich unmöglich halten, dass die Zeit jetzt schon gekommen ist? Und so ich euch nun aufmerksam mache darauf, dass die Zeit erfüllet ist, so setzet meinem Wort keine Zweifel entgegen, sondern glaubt, dass ich es bin, der euch dies sagt. Dass ich es bin, der um alles weiß und dass mein Plan festgelegt ist seit Ewigkeit. Demnach wird sich nun auch alles abwickeln, wie es bestimmt ist. Und so wird der Ruf an euch, meine Diener und Jünger der Endzeit, bald an euch ergehen und große Veränderungen mit sich bringen. Dann aber gebt euch willig in meine Hand, die euch führen wird sicher und behutsam über alle Fairnisse des Lebens, auf dass ihr eure Mission nun erfüllet nach meinem Willen. Und ich will euch segnen und jede Arbeit, die ihr leistet für mich und mein Reich. Amen.